Sie hören Radio Bremen 2. Mein Name ist Michael Augustin und ich begrüße Sie zum Heimatfunk am Wochenend. Im Buchhandel spielen seit einigen Jahren sogenannte Hörbücher eine immer wichtigere Rolle. Die großen Werke der Literatur als Sprachkonserve für den kultivierten Hörgenuss zwischendurch, als Alternative zum Dudelfunk. Eine Möglichkeit, die immer mehr Ohrenbesitzer für sich entdecken dieser Tage. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht immer mehr dazu über, mit den eigenen Pfunden zu wuchern. Archivaufnahmen, die seit Jahrzehnten in den Regalen schlummerten, werden auf den Markt gebracht. Wahre Schätze kommen auf diese Weise unter die Nachgeborenen. Aus dem riesigen Chor der Vorleserstimmen tönt ganz besonders eine hervor, die seit den frühen 50ern an die Ohren der Hörerschaft dringt. Unverwechselbar, eindrücklich, nachhaltend. Die Stimme des Gerd Westphal. Bis auf den heutigen Tag reißen sich die Hörbuchproduzenten um seine Mitarbeit und wenn er irgendwo öffentlich auftritt, dann sind die Säle voll. Unsere Mitarbeiterin Katrin Krämer hat den alten Meister der Sprechkunst besucht und sich bei der Gelegenheit aus allererstem Munde von seiner Zeit in Diensten Radio Bremens erzählen lassen, wo Gerd Westphal in den turbulenten Anfangsjahren als Oberspielleiter gewirkt hat. Es verwundert natürlich ganz und gar nicht, dass auch dieses mit Engagement erzählte Stück Zeitgeschichte zu dem geworden ist, wofür der Name Westphal nun einmal steht, nämlich zu einem Hörvergnügen. Um etwa 8:45 dann ist ein weiterer Vortragskünstler zu hören, einer, der vor allem in Norddeutschland bekannt geworden ist, als Autor niederdeutscher Hörspiele und vor allem als Satiriker, als ein Mann galligsten schwarzen Humors. Wolfgang Sieg. Ab 21.15 Uhr können Sie ihm heute lauschen, hier im Heimatfunk am Wochenend. Doch zunächst das Radioporträt von Katrin Krämer. Ich lasse die Puppen tanzen in meinem Taschentheater. Gerd Westphal erinnert sich an seine frühen Jahre bei Radio Bremen. Ich lasse die Puppen tanzen in meinem Taschentheater. Gerd Westphal erinnert sich an seine Bremer Jahre. Meine Vaterstadt war zerstört und besetzt von den Russen. Ich bin ja Dresdner. Ich ging also vereinbarungsgemäß mit einem Kameraden aus dem Kavallerieregiment 5 nach Schleswig-Holstein zu den Bauern, Torf stechen und Erntearbeit tun, um zu überleben. Und dorthin kam eines Tages eine der ersten Postkarten, die es vielleicht überhaupt gegeben hat, durch die Vermittlung eines weiteren Regimentskameraden von einem Fräulein Thiemich aus der berühmten Familie der Thiemichs vom Theater. Und die sagte auf der Postkarte: Kommen Sie nach Bremen, da tut sich was. Und dann nahm ich ein kleines Köfferchen, leihweise, kriegte eine kleine Speckseite von den Bauern für meine bis dahin geleistete Arbeit und ein paar Kartoffeln und sowas. Und damit fuhr ich 2 Tage von Schleswig-Holstein über Husum nach Bremen. Mit der Speckseite kriegte ich auch ein Zimmer, eine Übernachtungsmöglichkeit und wurde gewiesen an einen Ballettmeister, 10 Pfennig, hieß der wirklich für alle Tage. Und der sollte mir weiterhelfen, der wisse Bescheid. Und der wusste sogar sehr genau Bescheid, er wusste nämlich, dass die beiden Gründer des Theaters sich schon verkracht hatten und jeder eins gründete. Das eine war der später sehr berühmte DEFA-Schauspieler und Regisseur Willi A. Kleinau. Das andere war ein nicht so berühmt gewordener, aber sehr guter Mann, Otto Suhr. Letzterer gründete die Kammerspiele. Bei dem sprach ich zuerst vor, in einer Wohnung am Osterdeich. Da tropfte der Bremer Regen, der damals schon fiel, durchs Dach in eine große Waschschüssel. Und für mich war das neu, aber das habe ich dann auch kennengelernt. Das war eben so. Wenn man ein Dach hatte, wo man nur eine Waschschüssel brauchte, konnte man ja schon von Glück sagen. Mit diesem Mann ging ich ins Innere der Stadt. Das waren ja nur Pfade durch Schuttmauern und Ziegel. Und eine hieß dann die Böttcherstraße. Das Rathaus war stehen geblieben. Und ich sah zum ersten Mal dieses Lieder von Bentheimsche wundervolle Bauwerk. Und dann ging es wieder in so einen Trümmerpfad hinein. Und bei irgendeinem Durchlass sagte er, und hier spielen wir dann Theater. Übrig geblieben war nur eine große steinerne Wendeltreppe. Und ich dachte, naja Gott, also auf einen Spinner mehr kommt es auch nicht an. Ich fahre wieder zu den Bauern und wir spielten dann dort Theater, er behielt recht. Ich sprach aber auch dem Kleinau vor und seinem Dramaturgen Dornseif, ein Name der Theatergeschichte. Und die engagierten mich auch mit dem Vorbehalt, wir müssen aber auf die Rückkehr warten, ihres Fachvertreters Benno Sterzenbach. Der hat sich noch nicht aus dem Kriege zurückgemeldet. Ich habe den dann viele Jahre später kennengelernt. Er war dann mal mein Götz in Jagsthausen, als ich dort Götz inszenierte. War inzwischen ein schwerer, dicker Mann geworden, gar nicht mehr mein Fach. Aber wir waren sehr froh, dass wir beide am Leben waren. Das war der Beginn. Während ich noch an den Kammerspielen die ersten Schritte tat, wurde dieses Radio Bremen gegründet, weil die Geschichte kennen Sie aber natürlich, dass die Amerikaner in jedem ihrer, oder die Besatzungsmächte überhaupt in jedem Gebiet, und das war ja amerikanische Enklave, also auch ein Gebiet, und Herr Harriman war ein Radiofanatiker und er wollte seinen Sender haben und da wurde der gemacht. Und wie gesagt, das war für uns eine Chance, die niemand sonst je mehr hatte. Wir hatten sehr viel Glück mit den beiden weiblichen Kontrolloffizieren, Miss Bauer und Miss Nehemias. Mr. Saron, hervorragender Mann. Ich weiß noch, wie ich eines Tages entrüstet zu ihm raufging und ihm sagte, Nacht für Nacht machen wir hier Re-Education und am Tage läuft das. Er schaltete ein. In Bremerhaven wurde live übertragen, Stadtparlament und der sogenannte Lügenschneider Bremerhaven war gerade am Wort. Ein Mann des Nazi-Vokabulars. Deutsche Partei nannte sich, glaube ich, damals die Partei. Es war fürchterlich und das durfte sein. Und da werde ich nie vergessen, dass dieser amerikanische Jude in Uniform mir erstens mal eine Zigarette anbot, die sonst also 6 Mark kostete. Und dann sagte, man muss den Deutschen etwas zugute halten. Sie müssen immer dann Demokratie lernen, wenn die Erfinder dieser Staatsform einen Diktator wählten. Aus diesem Kriege herausgekommen zu sein, war ja schon ein fast unfassliches Erlebnis. Unbescholten daraus hervorgegangen zu sein, sodass man an die Arbeit gehen konnte, war ein zweites. Und die Chance, in diesem Sender, den es nicht gab, den wir alle erst erfanden, die wir da zusammenkamen, zu arbeiten, war eine nicht wiederholbare Chance. Ich habe immer wieder gesagt, so viel Freiheit, so viel Erfindungsverlockung, wie wir damals hatten, jung wie wir waren, haben unsere Kollegen nachher ja nie wieder gehabt. Wer heute einsteigt in solche Anstalt, hat es viel, viel schwerer. Es war alles schon mal da, manches sogar sehr gut. Für uns war alles neu. Wir konnten alles erfinden. Und ich habe mich, was mich selber anlangt, von der Biografie her ja ausprobieren dürfen, vom Nachrichtensprechen bis zur Hörspielregie und was man sich überhaupt nur denken kann. Ganze Sendeformen erfunden, manche waren nicht notwendig und erloschen wieder. Manche waren auch wieder Entdeckungen von, wie ich später im Südwestfunk merkte, schon mal erfundenen Dingen. Aber da gibt es ja den Freispruch von Goethe, schon alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken. Es waren auch so fabelhafte menschliche Begegnungen da. Es gehörte zu der kleinen Gruppe von Sprechern und Radioleuten, die sich da also fanden, plötzlich heil aus dem Orlog entlassen, ein Mann, der hieß Köpke. Und ich durfte ja drüber verfügen und teilte den also auch in die Feature mit ein und so. Und er war der erste und einzige, der zu mir kam und sagte, bitte lassen Sie mich nur Nachrichten sprechen. Ich will nichts anderes. Er wurde der beste Nachrichtensprecher, den das deutsche Fernsehen schließlich je gehabt hat. Außer seinem unmittelbaren Nachfolger Wilhelm Wieben. Der hat es von ihm gelernt, auch in Radio Bremen. Wir haben ja alle nachts dann Radio gemacht, wenn wir von den Vorstellungen mit der 4 nach Bremen-Horn fuhren, Schwachhausen. Und alle die großen Arbeiten waren bis morgens früh um 4, 5. Im Sommer schlug dann jedes Mal in den Morgenstunden die Nachtigall, die dort in dem Park wohnte. Die ist auch auf vielen Hörspielen drauf. Und war immer so ein Wundervogel für uns. Wir ließen sie auch dort drauf, wo sie wirklich nicht hinpasste. Von Mäusen und Menschen erinnere ich mich, habe ich inszeniert. Da hat sie auch geschlagen. Wundervoll. Und in diese Landschaft gehörte sie sicherlich nicht. Aber die Hörer kannten sie dann auch schon. Schon in der Zeit, in der ich noch Schauspieler, erst an den Kammerspielen, dann ein Jahr bei Gilles van Rappard in dem Künstlertheater war, waren wir eben jeden Nachmittag und jede Nacht draußen. Wenn ich jetzt jede sage, manchmal schlief ich auch mit einem Mädchen, da war ich nicht draußen. Aber das meiste war wirklich diese Arbeit. Und als ich dann die Oberspielleitung machte, also die Hörspielabteilung, das war ja eine Personalunion, dann war ich sowieso für alles da und für die alle Wortsendungen. Ich hatte natürlich Kollegen, denen ich auch Arbeit delegieren konnte, aber unter den Regisseuren war ich zunächst einmal auf ein paar Jahre allein, außer diesem sehr rührenden Mann Günther Siebert, der sich aber dank seiner Fähigkeit für Kinder zu schreiben sehr kaprizierte auf Kinderhörspiele, die es ja auch gab zur Befriedigung des inzwischen erwachsen werdenden Hörerkreises. Wir erwischten sie ja alle. Dann gab es den Kollegen Freudenberg und Kreie, die sich um das Plattdeutsche kümmerten. Und das Hochdeutsche hing eigentlich alles an mir. Ich glaube nicht, dass ich sehr viele Menschen verdrängt habe. Es waren gar nicht so viele andere da. Paul Henn war noch einer, der den Hörfunk konnte und kannte. Der war natürlich da. Dann kam meine Entdeckung Oswald Döbke. Dann kam überhaupt ein ganz neuer Wind herein, dann konnte ich ja auch allmählich gehen. Es gab ja auch nichts anderes außer Hunger. Hunger in jeder Form, physisch enorm. Und wenn man vom Theater so rechtzeitig von der Probe weg konnte, dass man um 2 oder 2:15 im Radio Bremen war, kriegte man ein Mittagessen von den Amerikanern. Das war eine Frage des Überlebens, denn wir waren alle lange große Kerle und ausgehungert sowieso. Es war aber auch der seelische Hunger, wir wollten uns endlich ausdrücken. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass ich ja 1939 von der Schauspielschule weg war und den sogenannten Berufspass von der Reichstheaterkammer, wie das damals hieß, erhalten hatte, Schauspieler und stattdessen den Krieg bis zum Ende 45 mitmachen musste. Jetzt wollte ich doch endlich arbeiten und mich ausdrücken. Und noch mehr als am Theater kam im Radio Literatur neuester Art auf uns zu, die wir dann realisieren konnten. Nach der Vorstellung, die man also spielte, bis um 10, 10:15, ging man wieder in die 4 und fuhr nach Schwachhausen. Und da gab es Bohnenkaffee für die ganze Nacht und 3 Scheiben Weißbrot. Und mein Kollege, der später Muckel Kuhlenkampf hieß und der erfolgreichste Entertainer des Fernsehens geworden war, sagte immer, die Demokratie besteht eben schon darin, in Ihrem Anschauungsunterricht, du kannst die drei Scheiben gleich auffressen, du kannst sie dir aber auch für die Nacht einteilen. Diese Freiheit hast du. Die hatten wir bis dahin nicht gehabt. Beim deutschen Kommiss wurde gesagt, wann das aufzufressen war. Nicht? Also alles das spielte eine große Rolle. Wir hatten auch nur wenig Schlaf nötig dann, denn sobald man wieder wach wurde, hatte man wieder Hunger. Es war keine Kunst und es gab ja auch keine anderen Bedürfnisse. Es gab ja keine Sachen zu kaufen, von der Kleidung an bis zu allem anderen. Es gab ja nichts. Die Gage setzte man in Zigaretten um. Eine Pall Mall war 6 Mark und die Gagen waren 150 oder so. Also es ging ziemlich auf alles. Und sich verlieben ging auch nur im Radio. Dort, wo man gemeinsam arbeitete. Es gab nichts anderes. In dem Augenblick der Währungsreform, als jeder dann wieder ein paar Schuhe haben konnte, wenn er aufpasste oder wenn er sie sich gönnte und es zu Hause wieder warm war, was es ja bei uns auch nicht war. Wenn man im Winter überleben wollte, musste man möglichst jeden Tag im Radio zu tun haben. Da war es warm. Und man konnte debattieren. Junge Leute, Hans-Herbert Westermann, lange, herrliche Debatten. So habe ich nie wieder diskutiert. In meinem ganzen Leben, wir hatten damals auch dafür ja Zeit, weil wir immer zusammenhockten. Dieser sogenannte Benjamin unter den deutschen Sendern, also der Kleinste, hatte ja nur die Einnahmen aus der Enklave. Und die selbst wurden viele Jahre hindurch mehr oder weniger bestritten und abgezwackt vom NDR, damals noch NWDR, in dessen Sendegebiet ja diese Enklave lag. Die Regelungen, die dann später die ARD, die es zu meiner Zeit ja noch gar nicht gab, traf, die Subventionierung der kleineren Stationen, die gab es alle noch gar nicht. Wir mussten also viel erfinden und das hat mich dazu gebracht, Literatur zu verwenden und zu bearbeiten, weil ich mir die Originale nicht leisten konnte, die allmählich ja doch schon auftauchten mit Namen wie Günter Eich, um gleich die Spitze zu nennen. An die kam ich in Bremen dann erst heran, als wir zu meiner Freude diese Gemeinschaftsproduktionen erfinden konnten mit dem Südwestfunk und dem Bayerischen. Das waren ja reichere Brüder und mit denen zusammen konnte ich mir dann Originalautoren leisten. Nie in dem Umfang, in dem es mein Hamburger Kollege Heinz Schwitzke konnte, der ja geradezu eine anders geartete Hamburger Dramaturgie erfinden und realisieren konnte. Das Hörspiel vor allen Dingen, was wir machten, war eher literarisch oder unterhaltsam. Natürlich Sendung zum 20. Juli oder zur Kapitulation und so. Diese Re-Education-Sendungen, von denen wir sehr viel machten, die waren eben aus der mit Recht politischen Redaktion. Vom Hörspiel ist dann schon beinahe ein Beitrag wie der von Max Frisch. Nun singen Sie wieder ein aktuell politisches Stück. Jenny, nun geht sie mit den Kindern über die Straße. Jenny in Schwarz. Sie wird weinen. Am letzten Abend, als wir uns sahen, ich war so verstimmt. Ich weiß nicht warum, ich war so verstimmt. Hier ist die Mühle. Danke dir, Väterchen. Wir haben noch nie unser eigenes Brot gebacken. Alles musst du uns zeigen. Wir werden es lernen. Wenn Jenny das sehen könnte. Meine Frau heißt Jenny. Du hast eine Frau? Eine Frau, zwei Kinder, eine ganze Familie sind wir. Am letzten Abend, als wir uns sahen, ich war so verstimmt, ich weiß nicht warum. Vieles muss anders werden. Ich meine, nach dem Krieg. Wir hatten ein großes Geschäft. Und das alles würde ich aufgeben. Ich werde mit Jenny wieder auf das Land hinausziehen. Jenny wird glücklicher sein. Du schweigst, Väterchen. Ich höre dir zu, Hauptmann. Vieles muss anders werden. Wir hatten ein Haus, verstehst du, es war viel zu groß für uns. Ich habe es bauen lassen, damit die Leute uns beneiden. Auch das werde ich aufgeben. Du schweigst, Väterchen. Ich höre dir zu, Hauptmann. Aber du schweigst. Viele Brote müssen wir machen. Viele Gäste werden noch kommen. Gäste? Hörst du nicht, wie es wieder schießt? Ich höre es immer weniger. Sonderbar. Vielleicht haben wir das auch überschätzt. Was meinst du? Ich glaube, Väterchen, man hätte anders leben sollen. Ganz anders. Jedenfalls Jenny und ich. Unser wirkliches Leben. Am Ende ist es im Anblick eines Kindes, das den Krug hält. Im Wehen eines Windes, der durch die Bäume streicht. Im Spiel eines endlosen Wassers, das über die fremden Steine rinnt. Warum haben wir nicht anders gelebt? Nun singen Sie wieder, ist aber für mich ein schöner Titel, denn damit wurde ich entdeckt. Die Rolle dieses Hauptmanns, heißt er, glaube ich, war meine erste literarische Rolle in einem Hörspiel von Radio Bremen. Und mein Kollege Kurt Strehlen, mit dem ich Theater spielte, sagte, jetzt bist du da. Und das hat mich riesig gefreut und er behielt auch noch recht. Ab dann war ich schon der junge Hörspielstar und durfte Claudio, so in der Tut, Egmont und solche Vermessenheiten schon spielen. Kriegte auch sehr bald meine erste Regie, das war der Kreidekreis von Klabund mit einem Mädchen Heidemann und mit Kuhlenkampf als Prinz. Lee, mein Freund. Mein Bruder Kaiser. Nimm ein Stück Kreide. Ziehe einen Kreis hier auf dem Boden vor meinem Thron. Lege den Knaben in den Kreis. Es ist geschehen, mein Bruder Kaiser. Und nun, ihr beiden Frauen, versucht, den Knaben aus dem Kreis zu ziehen. Zu gleicher Zeit. Die eine packe ihn am linken, die andere am rechten Arm. Es ist gewiss, die rechte Mutter wird die rechte Kraft besitzen, den Knaben aus dem Kreis zu sich zu ziehen. Es ist augenscheinlich, dass Haitang nicht die Mutter sein kann. Sonst wäre es ihr wohl gelungen, den Knaben aus dem Kreis zu ziehen. Die Frauen sollen den Versuch wiederholen. Seht nur. Haitang, ich sehe, dass du nicht die mindeste Anstrengung machst, das Kind aus dem Kreis zu dir herüberzuziehen. Was bedeutet das? Ich vermag es nicht. Ich habe dieses Kind unter meinem Herzen getragen 9 Monate. 9 Monate habe ich mit ihm gelebt. 9 Monate länger als andere Menschen. Ich habe alles Süße mit ihm genossen, alles Bittere mit ihm gelitten. Die Arme des Kindes sind ja so zart und zerbrechlich wie Strohhalme. Wenn ich mein Kind nur dadurch bekommen kann, dass ich ihm die Arme ausreiße, so soll nur jene, die nie die Schmerzen einer Mutter um ihr Kind gespürt hat, es aus dem Kreis ziehen. Erkennt die ungeheure Macht, die in dem Kreidekreis beschlossen liegt. Das war aber noch eines von denen mit dem Übergang auf der Platte. Da reichte die eine Bandmaschine noch nicht. Ich habe ja Hörspiel begonnen live. Etwas später auf Schallplatten geschnitten, also auf diese großen Wachsplatten. Dann kam die erste Maschine, eine. Da musste man den Übergang zwischen den Bändern so auf eine Platte schneiden, dass der Toningenieur oder die Tontechnikerin bei der Sendung Zeit hatte, das Band zu wechseln. Dann lief das Hörspiel weiter auf der Wachsplatte. Aber schon mit einer originalen Hörspielmusik, die damals ein Mann, der Stiebitz hieß, für uns schrieb. Ich war immer sehr für Musik. Manchmal waren sogar die Komponisten dann der Meinung, ich sei etwas zu verschwenderisch. Mein Freund Peter Zwetkow hat immer gesagt, wenn du noch meine Musik bringen kannst, mach doch deinen Text, ich misch mich dann schon ein. Na gut, das waren aber selbstverständliche Gespräche vom verbindlich erstellten Text an, nicht vorher. Weil ich immer sagte, wir müssen wissen, was die Grundlage ist dessen, was wir verwirklichen wollen. Nicht ins Ungefähre reden, sondern das ist der Text. Und die Musik ist eine der Möglichkeiten, diesen Text zu transportieren. Unsere Liebeserklärung zu dem Text in die Ohren zu bringen. Denn es ist doch nicht Vokabular, was wir senden. Es ist ja unsere Liebe zu der Sache, die sich überträgt. Und das begriffen Stiebitz schon. Und dann ganz besonders, da wurde ich ja unendlich verwöhnt durch Peter Zwetkow in Baden-Baden, der ein grandioser Hörspielkomponist geworden und geblieben ist. Der hat sogar die für mich dürre Strecke des O-Ton-Hörspiels auf seine Weise mit überstanden. Den sind die Neutöner nicht losgeworden. Den brauchten sie auch dann noch. Er erfand dann eben auch andere Art von Musik. Für mich hat er herrliche Walzer geschrieben. Da habe ich im Dresdner Schauspielhaus schon den Namen Ludwig Roselius kennengelernt. Und dann wurde das für mich ein Bremer Name, natürlich durch die Böttcherstraße. Und er schrieb auch Musiken für das Künstlertheater, an dem ich damals spielte. Ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen was, aber in der Lilofee war es natürlich das unvergessliche Lied »Über Bremen fällt ein Regen«. Brüder die See. Und den Regen über Bremen habe ich dann unendlich oft kennengelernt. Über Bremen fiel ein Regen und ein Mädchen stand allein. Brüder die See und ein Schifflein kam gefahren, lenkte in den Hafen ein. Brüder, die See. Seine Segel rauschten alle wie Papier. Und ein Seemann liebt viel heißer als der andern drei vier. Brüder, die See. Das erste war schon ein großes Erlebnis für mich, der Kreidekreis. An Inszenierungen dann besonders Mäuse und Menschen. Das habe ich später noch einmal gemacht, mit prominenterer Besetzung und nicht so gut wie in Bremen. Der Zugriff war da in Bremen energischer. Dann die Rollen, Caligula, Claudio, Egmont. Da verdanke ich ja viel der Förderung durch Ingeborg Möller, die damals Regisseuse war, später zum RIAS ging, Frauenfunk. Viele wunderliche Hörspiele auch, deren Namen ich nicht einmal mehr weiß, aber so einzelne Szenen schon, wo ich mich auf eine exhibitionistische Weise beinahe eben als Sprachvirtuose tummeln konnte und alles behaupten. Vielleicht war das manchmal gar nicht so gut, aber ich konnte es, ich durfte es wenigstens. Niemand redete mir rein, sondern machten gerne mit. Ich meine, in der Funkvilla noch gab es ja Momente, da konnte eben der Intendant nicht aus seinem Büro raus, weil ich die Treppe brauchte. Das gab es alles. Das Studio war manchmal der geringste Raum. Wir gingen unter die große Buche und damals fuhren wir also raus ein Stück mit dem Ü-Gerät. Ü-Wagen war es ja noch gar nicht. Auch das hat es alles nie wieder gegeben. Das Theater war immer schwerfälliger und da waren auch so viele ältere Vorsichten am Werke, die wahrscheinlich auch ihre Begründungen hatten. Das Bremer Publikum im Theater war ja sehr streng und unverwöhnt mit Herausforderungen. Die wollten sie immer ein bisschen gefällig haben. Wenn man da von dem alten Schauspielhaus hörte, dann konnte man auch erfahren, dass der Direktor persönlich noch einen schönen Blumenstrauß auf den Tisch von Mutter Wolfen stellte oder von Frau John in den Ratten, damit es ein bisschen wohnlicher sein würde. Und so, also da hatte man es doch sehr viel schwerer. Die Bremer waren da bis zur Faulheit konservativ. Es gibt ja eine Art Tradition, die nichts anderes ist als Schlendrian, nicht? Und da waren wir waren damals auch junge Bolde. Das ging mit uns im Radio nicht. Das wollten wir anders machen. Da war plötzlich ein Autor Camus da. Da war Giraudoux, da war Sartre. Was kam alles aus diesem Frankreich? Und diesen Caligula musste ich einfach innerlich loswerden. Das wollte ich machen. Diese Freiheit hat eben auch so leicht niemand wieder gehabt. Ich konnte ja sagen, das machen wir, fertig. Das Theater war aber immer schnell mit dem Gefälligen bei der Hand, besonders dann nach der Währungsreform. Und das mussten wir in dem Maße nicht sein. Wobei das nicht ganz richtig ist, was ich da sage, in der Pauschale. Gerettet wurden bei dem Schnitt, den die Währungsreform bedeutete, von einem Tag zum anderen, das Theater, das auf dem Spielplan des Teufels General hatte. Dieses Zeitstück, dieses kritische, mit der antinarzistischen Tendenz des Emigranten Zuckmeier hat die Theater gerettet. Nicht Charlie Stante, das blieb leer. Also insofern stimmt es mit dem Gefälligen nur im Ungefähren. Mehr auch in meiner Biografie. Ich hatte zwar einen persönlichen Erfolg damit und habe viel profitiert davon. Ich spielte eines Tages in dieser Dechanatstraße, also in einem schrecklichen Behelfsraum, finden Sie, dass Constanze sich richtig verhält. Eine Bon Vivant mit der von mir sehr verehrten Eva Maria Teichen. Aber mir war im Grunde es herzlich egal, ob Constanze sich richtig verhielt oder nicht. Ich wollte Caligula spielen. Und das brachte mir das Radio. Das Radio brachte mir diese ganze fantastische, unbekannte Literatur, für uns unbekannte Literatur unserer Emigranten zurück. Es gab ja auch einen Verlag der Militärregierung, die das mit wahrscheinlich sehr bedenklichen Rechtsgrundlagen für ihre Truppen und für uns transportierte. Thomas Mann, Stefan Zweig, Kafka, das war ja alles zum ersten Mal, was heute täglich Brot ist. Die Annahme eines Stückes oder gar eines Gedankens für den Spielplan an einem Theater ist mehr oder weniger die Frage von zwei Spielzeiten. Die Annahme eines Gedankens im Radio ist eine Frage von höchstens 4 Wochen. Dann kann es schon sein. Und das hat mich ungeheuer fasziniert. Wir griffen plötzlich in einen Vorrat von Literatur, die sich über 12 Jahre angestaut hatte, rings um Deutschland herum, von der wir keine Ahnung hatten, weil das Dritte Reich sich ja vermauerte. Da kam nun plötzlich aus Amerika, aus Frankreich, besonders aus Frankreich damals, eine herrliche Theaterliteratur. Und da es noch kein Fernsehen gab, hatte das Hörspiel ein gewisses legales Recht, auf Theaterstücke loszugehen und die zu realisieren. Mit dem Augenblick, mit dem dann das Fernsehen kam und jeden Donnerstag ein Stück servierte, wurde es fragwürdiger, ob man das im Hörfunk dann nochmal machen sollte. Dann war man schon sehr viel gedrängter auf originale Stoffe, auf die Autoren, die man auch inzwischen ja nun dank der Gemeinschaftsproduktionen und dank der Arbeit von Heinz Schwitzke herangezogen hatte, die merkwürdigerweise auch nicht zum Fernsehen abwanderten. Die blieben ja doch alle bei uns. Da konnte man dann eine originale Hörspielliteratur erfinden mit den großen Namen Wuttig, Günter Eich nannte ich schon, Ingeborg Bachmann, das Beste, Wolfgang Hildesheimer. Das Beste an deutscher Poetik sammelte sich im Hörspiel. Und ich habe einen kleinen Teil dazu auch leisten können, mit Hilfe dann der Gemeinschaftsproduktion, mit Hilfe meines Wechsels zu dem reicheren Bruder, zum Südwestfunk, indem ich die jungen Autoren auch ermutigte, ihre Stoffe eben wegen des Tempos erst einmal auszuprobieren auf Tragfähigkeit der Fabel etc. im Hörspiel. Es gab damals eine Literaturzeitung in der Deutschen Verlagsanstalt, die wurde redaktionell von Inge Jens, der Frau von Walter Jens, gemacht und mit seiner Hilfe. Und da konnte ich eine Reihe veröffentlichen, die nannten wir damals Simpeleien zum Hörspiel. Und da gab ich unter anderem eben den Rat an die Autoren, bemächtigt euch dieser Möglichkeit. Und das wurde befolgt. Der in der gleichen Zeitung Schreibende unter der Glossenüberschrift mit dem Baustimmbogen, Wolfgang Hildesheimer, schrieb mir eines Tages, ich nehme Sie beim Wort, hier haben Sie mein erstes Hörspiel. Und das erste Hörspiel, was er mir schickte, hieß Das Ende kommt nie, sodass die Pointe von mir sehr leicht war. Er kriegte ein Telegramm zurück, nehme Sie beim Wort. Und nahm das Hörspiel, fuhr damit zur Schwitzke nach Hamburg und inszenierte es bei ihm. Und es kam gerade von Hildesheimer dann ja bis zu seinem Lebensende eigentlich immer wieder sehr, sehr wesentliche Beiträge für die literarische Form, die erst kaputt gemacht wurde von den Neutönern des O-Ton-Hörspiels in den End-60er Jahren. Aber beachtet wurden wir zweifellos durch diese Entschlossenheit zur literarischen Qualität, und die war, die ergab sich eigentlich aus dem kein Geld haben, um fragwürdige, jetzt nenne ich es mal so, fragwürdige Originalität zu finanzieren. Es war ja im Grunde keine Kunst, vom S. Fischer Verlag oder von Suhrkamp ein gutes Stück zu kaufen für das mögliche Geld und es für 200 Mark im Hause bearbeiten zu lassen oder selber zu bearbeiten. Ein Mehrfaches kostete der Originalautor, der vielleicht gar nicht so gut dann arbeiten konnte, wie es der Nobelpreisträger T.S. Eliot längst getan hatte. Also ich habe da schon auch ein bisschen von der erwiesenen Qualität zehren dürfen, indem ich sie noch einmal machte. Das waren dann natürlich auch die persönlichen Vorlieben. Erst der T.S. Eliot, der mich sehr, sehr faszinierte. Über den und Winston Hugh Orton kam ich zu Gottfried Benn. Es gab dann auch immer die interessanten Partner von draußen, also der Übersetzer Kurt Heinrich Hansen, der schleppte dann Dinge an, die einen faszinieren konnten und die man umsetzen konnte im Programm. Das taten wir dann auch sehr fleißig. Der innere Antrieb, den wir alle vielleicht mehr oder weniger ausgesprochen befolgten, war auch der der Werbung. Wir mussten uns ja Publikum schaffen. Ein Publikum, das vielfach verstört war, erst durch die Nazi-Vergangenheit, entweder durch Mitwisserschaft oder stille Duldung, wie das meiste, also durch die Kollektivschuld, die dann von Theodor Heuss für mein Gefühl ein bisschen zu früh in Kollektivscham heruntergemildert wurde. Für die Unverbesserlichen, es gab bereits zu meiner Bremer Zeit die Drohbriefe ohne Absender, die uns aber den Mord voraussagten, wenn wir weiter die Volksverhetzung, wie die das nannten, trieben, waren aber so peripher wie heute noch oder wieder die Rechtsradikalen sein mögen. Das war der eine Antrieb, diese Verstörung zu überwinden und den Menschen überhaupt Rundfunk als Unterhaltungsmöglichkeit zu bieten. Und die andere war, gleichzeitig und parallel laufend, wir brauchten Hörer, um Gebühren zu kriegen. Und wir haben das dann ja auf der Gesamtlandschaft des deutschen Hörfunks immerhin geschafft zu einer Zeit, als wir das Fernsehen mitfinanzierten, den Aufbau mitfinanzierten und haben es geschafft mit lauter sehr anspruchsvollen Sendungen. Wir erfanden damals das Nachtprogramm, das literarische Hörspiel, den Radio-Essay, die großen E-Musikkonzerte, auch moderner Musik. Wir haben ja nicht Wasserleitungsradio gemacht, um zu Geld zu kommen, sondern mit Anspruch. Das, was heute verloren gegangen ist auf weiten Strecken, als hätte diese Entwicklung nie Sinn gehabt. Sie hatte Sinn, sie hat Hörer herangezogen. Ich würde sagen, die sind jetzt wieder abgesprungen wahrscheinlich. Musik, Freunde! Ja, Musik! Ich springe über eine Treppe aus Noten. Hört ihr mich? Und nun bin ich da. Zum Wohl! Dies Glas auf euch und diese tolle Erfindung des Mikrofons, mit der ich zu euch sprechen kann. Ich, der ich in eurer Stadt war, ach, vor mehr als 100 Jahren. Ich, liebe Leute, der Hauf, der Wilhelm Hauf aus Schwaben. Und meine Fantasien im Bremer Ratskeller. Ja, das war damals. Und eine Nacht war das, Freunde. Wie fing das doch eigentlich an? Ja, richtig. Am Abend des 1. September 1827. Es schlug 10 Uhr, als ich die breiten Stufen des Ratskellers hinabstieg. Ich durfte hoffen, keinen Zecher mehr zu finden, denn es war Werktag bei anderen Leuten und draußen heulte der Sturm. Die Windfahnen stimmten sonderbare Weisen an und der Regen rauschte auf das Pflaster des Domshofes. Aber der Ratsdiener maß mich mit fragenden Blicken, als ich ihm die Anweisung auf einigen Wein darreichte. So spät noch? Und heute in dieser Nacht? Mir ist vor 12 Uhr nie zu spät und nachher ist es wohl früh genug am Tage, entgegnete ich. Nicht ohne Zögern schritt er voraus durch die Hallen. Welch herzerquickender Anblick, wenn sein Windlicht über die langen Reihen der Fässer hinstreifte. Welch sonderbare Formen und Schatten, wenn es an den Schwibbogen des Kellers zitterte und die Säulen im dunklen Hintergrunde wie geschäftige Küfer um die Fässer schwebten. Er wollte mir eines jener kleinen Gemächer aufschließen, aber ich wählte einen der gewölbten Säle, den größten in diesen unterirdischen Räumen. Ich liebe allein und einsam die großen Räume, wo sich die Gedanken gleich den Atemzügen freier ausdehnen. Jetzt fiel mir nach und nach alles wieder ein. Ich war zu Bremen im Ratskeller. Gestern Nacht war ich hier hereingegangen, hatte getrunken, hatte mich einschließen lassen. Da voll Grauen schaute ich um mich. Alle Erinnerungen erwachten mit einem Male. Oder wie? Hätte ich dies alles nur geträumt? Das war herrlich und das war wieder diese Tatsache, dass eben das Medium so klar und rein war. Im Theater muss irgendwann jedes Stück, was ich wähle, durch Leim und Leinwand und Holz durch. Und bei uns nicht. Die Räume bei uns entstehen von selber. Da brauche ich nur die Menschen, die mit mir dran glauben. Und ich habe manchmal wirklich eben mit Lachen und im Überfall die Kollegen zu Sachen gebracht, von denen sie hinterher sagten, das haben wir gar nicht gewusst, was wir da gemacht haben. Die Entmaterialisierung des Vorgangs war für mich etwas ungeheuer Schönes. Ich war doch nie ein schöner Bub, aber den Claudio sprechen konnte ich. Das wusste ich nun, dass ich den auf der Bühne glaubhaft nicht spielen konnte. Ich sah nicht so aus. Aber entmaterialisiert war ich ein schöner Jüngling, wenn ich wollte. Und im nächsten Satz vielleicht ein sehr trauriger, schon alter Mann. Es geht ja ganz schnell. Nur von der Vorstellung. Man brauchte ja nur die Vorstellung zu haben, dann war sie schon realisiert. Und übertrug sich zweifellos, wenn sie genau genug war. Besonders auch durch die Möglichkeit, mit der Musik zusammen zu sein. Da von meiner Meinung die Poesie aus der Musik kommt und zu ihr, wenn man Glück hat, mit dem Interpreten wieder zurückkehrt, ist natürlich diese gemeinsame Hervorbringung von Räumen, von Vorstellungswelten, die das Hörspiel mit Text und Musik bietet und mit den technischen Möglichkeiten, Räume zu schaffen für das innere Ohr des Hörers, eine große Verlockung, große Faszination. Wobei es für mich persönlich ja immer war, eine Verwirklichung auch des Erzählers. Deshalb war ich dann so dankbar über die Begegnung mit Max Ophüls, der mich eigentlich erst das wirklich erzählende Hörspiel gelehrt hat, durch seine Arbeiten, erst die Novelle von Goethe und dann Bertha Garland. Eine Erzählung, aus der das Szenische entsteht wie in einer bibliophilen Ausgabe durch den Illustrator, der den erzählenden Text begleitet. Was beim Illustrator Momentaufnahmen sind, war dann bei Ophüls wie ein Film für die Ohren. Er hat sich ja als Regisseur eigentlich genauso ausgedrückt wie vor der Kamera. Und das war für mich eine große Faszination. Das habe ich dann auch eine Reihe Jahre hindurch noch anwenden können, selber im Nachschaffen solcher Dinge. Also Ungeduld des Herzens werden Sie vielleicht von mir noch erleben, irgendwo in einem Regal. Vom Stefan Zweig und später noch in München einige, bis auch diese Form erlosch, zum Teil auch, weil sie für die heutigen Verhältnisse zu teuer geworden ist. Und die geht auf die Produktionsschnelligkeit, die heute verlangt werden muss wegen der Honorare, eigentlich nicht. Ich habe die letzten Arbeiten in München schon unter einem Zeitdruck, der dafür nicht eigentlich geeignet ist, arbeiten müssen. Ich habe es noch geschafft, aber die ideale Bedingung, die ich noch dem großen Regisseur Max Ophüls im Baden-Baden liefern konnte, dass er chronologisch ein Stück von 2,5 Stunden aufnehmen konnte und der Schauspieler, der auf Seite 4 dran war, blieb in Baden-Baden oder kam wieder, dass er auf Seite 84 noch einmal auftreten durfte. Heute muss dann das an einem Tag runtergespielt werden, beide Seiten. Und das ist nicht ganz dasselbe. Deshalb ist diese Form auch erloschen. Aber zu meiner Freude ist sie gleichzeitig ja Repertoire geworden. Auch die Neutöner, wie ich sie jetzt mal nennen will, die sonst mit uns nichts mehr im Sinn hatten, brauchten an Fest- und Feiertagen, wenn sie größere Zeitstrecken zu bedienen hatten, plötzlich dieses unser Repertoire, diese Bertha Garland, diese Ungeduld des Herzens ist gelaufen und gelaufen und läuft immer noch. Und ist auch bei Klett-Cotta in der Hörbibliothek mit Recht und geht da sehr gut. Bertha wandte sich ihm zu, er fasste leicht ihre Hand und ließ sie auch nicht los, als sie schon in der Sofaecke neben ihm Platz genommen. Muss man da nicht fragen, warum erst heute? Na, wie meinst du das? Warum hast du mir nicht längst geschrieben? Der Kellner brachte Toast, Kaviar und Champagner und ging. Nun, es ist wahrscheinlich gerade die rechte Zeit. Inwiefern? Dass wir einander wieder begegnet sind. Oh. Ich habe mich oft nach dir gesehnt. Und nun begann sie von der fernen Zeit zu reden, von den Spaziergängen im Stadtpark und von seinem ersten Auftreten im Konservatorium als Kapellmeister damals. Die Geräuschgeste, auch da war Ophüls ein wunderbares Vorbild. Gerade jetzt fällt mir die Szene wieder ein. Bei der großen Verführungsgeschichte in Bertha Garland benutzte er die sehr leise darunter liegende Wiener Musik, ich glaube es war ein Lanner, dazu beim Knallen des Champagnerpfropfens einfach die Musik aufzutauen und die sprudeln zu lassen. Damit ist alles gespielt. Da braucht man fast nichts mehr zu sagen. Das hat mich fasziniert. Das gibt's im Theater nicht. Er nickte zu all dem. Er berührte leicht die Haare, die sich im Nacken kräuselten. Auch er erinnerte sich, er wusste sogar noch von einem Ausflug an einem Sonntagvormittag in die Praterauen, den sie selbst vergessen hat. Und weißt du noch, wie wir uns einmal beinahe verlobt haben? Ja, und wer weiß. Er wollte vielleicht sagen, es wäre das Beste für mich gewesen, wenn ich dich geheiratet hätte. Aber er sagte es nicht. Es ist gar nicht lange her, dass ich das letzte Mal Champagner getrunken habe. Vor einem halben Jahr, als wir den 50. Geburtstag von meinem Schwager gefeiert haben. In diesem Augenblick fiel es Bertha ein, dass Erwin gewiss hier schon manchmal mit anderen Frauen gesessen war. Ach, es ist mir ganz gleichgültig. Hast du was gesagt? Ich? Nein. Erwin umschlang Bertha und küsste sie. Das war wirklich, obwohl es eine Bearbeitung war und kein originaler Stoff, eine originale Hörspieldramaturgie, die das ermöglicht. Warum sprichst du nichts? Naja, von deinen Reisen könntest du doch erzählen. Ach Gott, es ist eine Stadt wie die andere. Ja, natürlich. Nächstens spielst du ja hier. Möchte ich so gern wieder hören. Niemand auf der Welt kann das verhindern. Es geht ihr durch den Sinn, dass es ihr eigentlich viel lieber wäre, ihn nicht im Konzert, sondern für sich allein zu hören. Aber das ist ihr Geheimnis. Beinahe... Was denn? Beinahe hätte ich jetzt was gesagt. Na was? Aber nein, nein, nein, nein. Was? Nein, nein, nein. Ein andermal. Oder nie. Ihr wird so leicht, wie immer, wenn sie ein bisschen getrunken hat. Doch nein, es ist anders als sonst. Anders. Es ist besser, schöner. Und nicht die paar Tropfen Champagner machen das. Nein, nein, nein, nein. Er hat sich neben sie gesetzt, zieht ihren Kopf an seine Schulter, streicht ihr übers Haar. Und sein Atem über meinen Augenlidern. Sie hatte sie geschlossen, versuchte gar nicht, sie wieder zu öffnen, wollte gar nicht wissen, wo sie war, mit wem sie war. Wer ist's denn nur? Wie schwer das ist, sich darüber klar zu werden. Ich habe ihn viele tausend Tage nicht gesehen. Viele tausend Tage. Und jetzt kann er mit mir machen, was er will. Sie fühlte seinen Kuss auf ihren Augen. Wie sieht er denn nur aus? Sie brauchte nur die Augen zu öffnen und sähe ihn ganz genau. Aber sie will ihn lieber sich vorstellen. Mein Jugendgeliebter. Sie zieht ihn an sich und küsst ihn selbst. Zum ersten Mal heute küsst sie ihn selbst. Dieses Hörspiel Der Dienstag bildete wirklich Clubs, in denen die Telefone rausgezogen wurden, soweit sie überhaupt schon wieder da waren, und in denen man sich zum Hörspiel hinsetzte. Das Erlebnis noch, da kam ich, hatte ich Glück an dem Tag, ich kam vom Theater, weil ich im ersten Akt fertig war, ich weiß nicht mehr welches Stück es war, Rechenmaschine oder sowas, kam ich so in die Wohnküche meiner Wirtin an der Schwachhauser Heerstraße. Und die Brennhexe war ja das Lebenselement, das damals kleine Öffchen, in dem irgendwelche Reste also verbrannt werden konnten. Und in Hut und Mantel blieb ich stehen zweimal in meinem Leben. Das eine Mal war es draußen vor der Tür, das Borchardtsche Hörspiel. Das andere Mal war es die Erzählung der Elisabeth Bergner, Fräulein Else. Werde ich nie wieder vergessen. Das sammelte immer, die wusste, die Wirtin wusste auch, eine einfache Frau wusste auch, aber dieser Termin gilt und der kommt, der will das hören. Und da saß die auch schon da und hörte. Es bildete wirklich Clubs. Wie später, noch einmal, und da ist es wieder die Erzählung, ein großer Teil meiner Existenz hier oben zu Lande verdanke ich Ernst Schnabel und der Möglichkeit, an 27 Montagen des Winters 62-63 Josef und seine Brüder im dritten Programm des damals schon NDR vorzulesen. Da verschoben die Leute mit einem Mal Skiferien. Da wurde gehört und diese 27 Montage wurden dann im Vormittagsprogramm bei Kesting im Laufe der Jahre viermal wiederholt, sodass heute steht auf einem Plakat schon, wenn ich irgendwo lese, in Winzen an der Lue, jetzt zuletzt Damengesellschaft, aus der legendären Sendung des NDR und solche Sprüche. Und die Grammophon hat sie herausgebracht auf Kassetten. So erschien denn nun Rahels Sohn, des Petepri Jungmeier, unvermutet unter den schälenden Damen im Hof, in einem Feierkleide weiß und fein, einen bunten mykenischen Weinkrug in seinem Arm, grüßte, spendete und begann umherwandelnd die Kelche zu füllen. Alle Damen, aber sowohl die, welche ihn bei Gelegenheit schon gesehen, wie auch die, welche ihn noch nicht kannten, vergaßen bei seinem Anblick nicht nur ihre Hantierung, sondern auch sozusagen sich selbst, indem sie nichts anderes mehr wussten, als auf den Schenken zu schauen, worüber denn die tückischen Messerchen ihr Werk verrichteten und die Damen sich samt und sonders fürchterlich in die Finger schnitten, und zwar ohne des verunreinigenden Malheurs auch nur gleich gewahr zu werden, denn einen Schnitt von so extrem überschärfter Klinge spürt man kaum, zumal in so gründlich abgelenktem Zustande wie der, worin Enis Freundinnen sich eben befanden. Von einigen ist die oft geschilderte Szene als apokryph und der geschehenen Geschichte nicht zugehörig hingestellt worden, mit Unrecht, denn sie ist wahr und jede Wahrscheinlichkeit spricht für sie. Bedenkt man, dass es sich einerseits um den schönsten Jüngling seiner Sphäre, andererseits aber um die schärfsten Messerchen handelte, welche wahrscheinlich die Welt je gesehen, so ist klar, dass der Vorgang gar nicht anders, nämlich nicht unblutiger verlaufen konnte, als er wirklich verlief, und dass die Traumsicherheit, mit der Mut diesen Verlauf berechnet und vorhergesehen hatte, vollauf berechtigt gewesen war. Mit ihrer Leidensmiene, dieser Maske aus Finsternis und Geschlängel blickte sie auf das angerichtete Unheil, das still sich entwickelnde Blutbad, das vorerst sie ganz allein wahrnahm, da die in lüsterner Hingerissenheit gaffenden Gesichter der Damen dem Jüngling folgten, der sich allmählich gegen den Pfeilersalon entfernte, wo, wie Mut sich mit vollem Recht überzeugt hielt, ganz dasselbe sich abspielen würde. Erst als der Geliebte den Augen entschwunden war, fragte sie boshaft besorgten Tones in die Stille hinein, »Meine Herzchen, was habt und tut ihr? Ihr vergießt euer Blut.« Es war ein schreckhafter Anblick. Da die behenden Messerchen bei vielen zolltief geflitzt waren, sickerte das Blut nicht nur, es quoll und strömte. Die Händchen mitsamt den goldenen Äpfeln waren ganz überschwemmt und verschmiert von dem roten Nass. Es durchtränkte färbend die blütenhaften Stoffe der Kleider im Schoße der Frauen, bildete Lachen darin und troff auf die Füßchen den Estrich hinab. Welch Jemine, welch Lamentieren, Gekreisch und Augenverdrehen entstand, als sie es durch Mut M. Ennets falsch erstaunten Hinweis gewahr wurden. Einige, die kein Blut sehen konnten, besonders ihr eigenes nicht, drohten in Ohnmacht zu fallen und mussten mit Zitweröl und scharfen Fläschchen, womit die Niedlichen zwischen ihnen herumsprangen, zur Not bei Bewusstsein gehalten werden. Und heute ist es wahrscheinlich das Publikum, das zu meiner Freude wieder zuhört. Wenn wir gestern hier im Brief Goethe Schiller lesen und heute sind die beiden Abende ausverkauft im Thalia-Theater. Loriot und Walter Jens waren vorgestern im Schauspielhaus ausverkauft mit Stühlen auf der Bühne. Und sie machten nichts Gefälliges, standen nicht auf dem Kopf, ließen keine Hosen runter, beflegelten sich nicht, sondern lasen Texte von Friedrich dem Großen und Voltaire. Siehe da. Und wir haben Goethe Schiller. Und ich bin zum dritten Mal jetzt im November eingeladen an Bord der Europa, um den Kreuzfahrtpassagieren, die ja sehr viel Geld für diese Reise zahlen, auf den 3 Wochen viermal was vorzulesen. Diese Reedereien sind ja keine Wohltätigkeitsinstitute, die versprechen sich ja davon einen Unterhaltungswert. Das ist plötzlich das Zuhören wieder, das ist doch wunderbar. Sicher nicht für die Masse. Wohin die Masse läuft, weiß ich nicht. Weiß sie selber auch nicht. Aber man kann immer Einzelne erwischen. Und die zusammengezählt sind immer noch mehr, das habe ich damals in Radio Bremen schon gesagt, selbst wenn wir mit dem Hörspielpublikum die schmalste Quote der Hörerschaft erreichen, erreichen wir an einem Abend mit dem Hörspiel mehr als das Theater der Stadt in 3 Wochen Abonnements erreicht. Das muss man sich immer wieder vergewissern und klar machen. Das ist ein Erfolg von dieser Art Suggestion auf Hörer, zum Zuhören bringen. Und mir sagt man ja bei meinen Erzählungen nach, dass ich ganze Hörspiele ersetze. Na, sicher. Ich bin der Regisseur auch meines Vorlesens. Ich lasse die Puppen tanzen. In meinem Taschentheater. So ging es ein Jahr lang. Und als das Jahr um war, war noch ein anderer Grund da, der es nicht rätlich erscheinen ließ, auf die alten Geschichten zurückzukommen. Nebenan nämlich war Wand an Wand mit der Nemtsch ein Mieter eingezogen, der von Anfang an auf gute Nachbarschaft haltend bald noch mehr als ein guter Nachbar zu werden versprach. Er kam jeden Abend und plauderte, so dass es mitunter an die Zeiten erinnerte, wo Dörr auf seinem Schemel gesessen und seine Pfeife geraucht hatte. Nur, dass der neue Nachbar in vielen Stücken doch anders war. Ein ordentlicher und gebildeter Mann, von nicht gerade feinen, aber sehr anständigen Manieren, dabei guter Unterhalter, der, wenn Lene mit zugegen war, von allerlei städtischen Angelegenheiten, von Schulen, Gasanstalten und Kanalisation und mitunter auch von seinen Reisen zu sprechen wusste. Traf es sich, dass er mit der Alten allein war, so verdross ihn das auch nicht. Und er spielte dann Tod und Leben mit ihr oder Damenbrett oder half ihr auch wohl eine Patience legen, trotzdem er eigentlich alle Karten verabscheute, denn er war ein Konventikler und hatte, nachdem er erst bei den Mennoniten und dann später bei den Irvingianern eine Rolle gespielt hatte, neuerdings eine selbstständige Sekte gestiftet. Wie es sich denken lässt, erregte dies alles die höchste Neugier der Frau Dörr, die denn auch nicht müde wurde, Fragen zu stellen und Anspielungen zu machen, aber immer nur, wenn Lene wirtschaftlich zu tun oder in der Stadt allerlei Besorgungen hatte. Sagen Sie, liebe Frau Nimtsch, was ist er denn eigentlich? Ich habe nachgeschlagen, aber er steht noch nicht drin. Dörr hat bloß immer den Vorjährigen. Franke heißt er? Ja, Franke, Franke. Da war mal einer in der Ohmgasse, Großböttchermeister, und hatte bloß ein Auge. Das heißt, das andere war auch noch da, man bloß ganz weiß, und sah eigentlich aus wie eine Fischblase. Und wovon war es? Ein Reifen, als er ihn umlegen wollte, war abgesprungen, mit der Spitze gerade ins Auge. Davon war es. Ob er von daher... Nein, Frau Dörr. Er ist ja gar nicht von hier, er ist aus Bremen. Ach so, na, dann ist es ja ganz natürlich. Frau Nimtsch nickte zustimmend, ohne sich über diese Natürlichkeitsversicherung weiter aufklären zu lassen, und fuhr ihrerseits fort, und von Bremen bis Amerika dauert bloß 14 Tage. Da ging er hin. Und er war sowas wie Klempner oder Schlosser oder Maschinenarbeiter. Aber als er sah, dass es nicht ging, wurde er Doktor und zog rum mit lauter kleinen Flaschen und soll auch gepredigt haben. Und weil er so gut predigte, wurde er angestellt bei, ja, nun habe ich es wieder vergessen. Aber es sollen lauter sehr fromme Leute sein, auch sehr anständige. Herr, du meine Güte, sagte Frau Dörr, er wird doch nicht, Jott, wie heißen sie doch, die so viel Frauen haben, immer gleich 6 oder 7 und manche noch mehr. Ich weiß gar nicht, was sie mit so vielen machen. Es war ein Thema wie geschaffen für Frau Dörr, aber die Nimtsch beruhigte die Freundin und sagte, nein, liebe Dörr, es ist doch anders. Ich hab erst auch sowas gedacht, aber da hat er gelacht und gesagt, ich bewahre, Frau Nimtsch, ich bin Junggesell und wenn ich mich verheirate, dann denke ich mir, eine ist gerade genug. Na, da fällt mir ein Stein vom Herzen, sagte die Dörr. Und wie kam es denn nachher? Ich meine drüben in Amerika. No, nachher kam es ganz gut. Dauerte gar nicht lange, so war ihm geholfen. Denn was die Frommen sind, die helfen sich immer untereinander. Und hatte wieder Kundschaft gekriegt und auch sein altes Metier wieder. Und das hat er noch und ist in einer großen Fabrik hier in der Köpnicker Straße, wo sie kleine Röhren machen und Brenner und Hähne und alles, was sie für Jas brauchen. Und er ist da der Oberste, so wie Zimmer- und Mauerpolier und hat wohl 100 unter sich und ist ein sehr reputierlicher Mann mit Zylinder und schwarze Handschuhe und hat auch ein gutes Gehalt. Und Lene? Nun, Lene, die nehmen ihn schon. Und warum auch nicht? Aber sie kann ja den Mund nicht halten. Und wenn er kommt und ihr was sagt, dann wird sie ihm alles erzählen. All die alten Geschichten, erst die mit Kuhlwein. Und ist doch nu schon so lang, als wär's eigentlich ja nicht gewesen. Und denn die mit dem Baron. Und Franke, müssen Sie wissen, ist ein feiner und anständiger Mann. Und eigentlich schon ein Herr. Wir müssen's ihr ausreden. Er braucht ja nicht alles zu wissen. Wozu denn? Wir wissen ja auch nicht alles. Woll, woll. Aber die Lene. Ja, das eigene Zuhören. Natürlich war Günther Siebert der Erste, der mich holte für eine Rolle in dem Max Frisch-Hörspiel. Nun singen Sie wieder. Und mein Kollege Strehlen sagte, du wirst hier noch ein großer Mann. Jetzt hast du es. Und er hat zum Glück recht behalten. Großer Mann wurde man nicht bei Radio Bremen, aber die Arbeit taugte was. Da habe ich durch Zuhören gelernt. Und das ist beim Regisseur ja meiner Meinung nach ähnlich wie beim Dirigenten. Du musst einfach irgendwann aufs Podium steigen und dirigieren. Und entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Die erlernbare Strecke findet statt während der Berufsausübung. Und dafür höret sie auch nimmer auf. Ich hatte das Glück, in Dresden zwei Lehrer zu haben, die uns von Anfang an im szenischen Unterricht in dieser, wenn Sie so wollen, Doppelfunktion unterrichteten. Jetzt mach du mal die Szene mit der Kollegin, war ein Auftrag plötzlich. Und nicht nur der Partner oder nicht nur die eigene Rolle, die er dann wieder beaufsichtigte. In meiner Biografie ist es eine Gleichzeitigkeit, immer gewesen, von der Schauspielschule an. Wir haben das, und ich glaube, das ist ein richtiger Vorgang, von sich absehen können, um wieder zu sich zurückzukehren. Das ist der Weg, und auf der Strecke kann der Regisseur herausmodelliert werden. Er muss ja Schauspieler sein. Der lateinische Regisseur, wie man ihn dann ruhenvoll nannte, der Bühnenkologe, hat es nie geschafft. Reinhard war Schauspieler, er Reinhard wurde. Für mich war es immer der gleiche Vorgang, so wie es jetzt bei meiner Vorleserei ja auch ein Taschentheater-Schauspieler-Regietum ist. Ich bin ja der Regisseur meiner Stimmen, wenn ich einen Roman vorlese und lasse meine Puppen tanzen. Aber das bin ich selber. Das ist keine Schizophrenie, sondern ein Vorgang. Und bin sehr dankbar über diese Entwicklung, dass ich dazu gekommen bin. Denn es befreit mich auch jetzt von allen Auflagen, mich der Theaterpraxis zu bequemen oder Ausschau zu halten nach Verwirklichungsmöglichkeiten. Ich kann es eben jetzt auf mich hin selber tun und tue es. Dankbar für diese Lebenssymbiose. Mehr ist es nicht. Ich bin zu mir selber gekommen. Aber das Wesentliche ist diese Selbstkritik, die von sich selber wissen muss, was die Leistung erbringt, welche Leistung gefordert ist, welche möglich ist und alles das immer nur im Dienst an dem Werk. Und so bin ich Gott sei Dank in meiner Vaterstadt Dresden erzogen worden, zu dienen dem Werk, das man vorhat. Meine Liebe zum Text gewinnt die Menschen, diesem Text zuzuhören. Und das kann nur gelingen, wenn ich keinerlei Eitelkeit dazwischen aufbringe, die diesen Weg verstellen müsste. Ich muss mich selber wegnehmen und mit allen meinen Fähigkeiten, auch den stimmtechnischen Fähigkeiten, das Werk verwirklichen, die Wahrheit des Werkes. Unsere Arbeit ist, das klingt dann immer sehr groß, ins Werk gesetzte Wahrheit. Und wenn wir die nicht erreichen, verwahrlosen wir. Und das ist meine heutige Einsicht ins Metier. Ein großer Teil meiner Regiekollegen von heute sind insofern gar keine Kollegen mehr, weil es ihnen nicht um diese Wahrheit geht. Und die Folge ist die Verwahrlosung des Berufs. Weil wir alle, die wir doch nur reproduzieren sind, der großen Produktionskraft der Autoren, der Dichter, nur annäherungsweise gewachsen sein können. Wir sind immer nur unterwegs zu ihnen. Ausschöpfen kann keiner von uns den Faust. So wie er gedichtet ist, erreichen wir ihn nie. Daher der Wunsch, diesen sogenannten gleichen Text immer wieder zu sagen. Nächstes Jahr wieder, übernächstes Jahr wieder. Die Aufgabe, sich selber immer zu beobachten, in dem Sinne, sich zu überwachen, wach gegen sich selber, kritisch zu sich selber zu bleiben, macht diesen Weg, diesen Reifeprozess möglich. Sonst bleibt man dämlich. Die Natur ist gütig genug, einen darauf anzulegen. Man kann auch dämlich bleiben. Ich bin in dem Sinne eben auch diesen Jahren und dieser Chance, Radio Bremen, außerordentlich dankbar. Ohne die wäre sicherlich meine Biografie ganz anders verlaufen, vielleicht noch sehr viel mühseliger verlaufen. Ich hatte eine Chance, die nach mir, das habe ich aber auch schon gesagt, kaum je wieder im Radio hat vergeben werden können. Das waren die Zeitumstände. Wir waren eben aus dem Krieg ausgespien worden als junge Mannschaft und durften loslegen. So viel Platz haben wir unseren Nachfolgern gar nicht wieder lassen können. Da waren wir immer noch da, in einem gewissen Sinne also auch im Wege. Ich lasse die Puppen tanzen in meinem Taschentheater. Gerd Westphal über seine frühen Jahre bei Radio Bremen. Das war ein Radioporträt von Katrin Krämer.